Auf der Habenseite Solaranlagen. Bei der Photovoltaik, der zweiten wichtigen Quelle für sauberen Strom in Deutschland, läuft es vergleichsweise gut. Die Ampel hat viele Solaranlagen billiger gemacht, viel Bürokratie abgebaut und die Förderung für Sonnenstrom erhöht. Dementsprechend wurden 2022 deutlich mehr Sonnenstromanlagen aufgebaut, insbesondere im Eigenheimbereich. Auch für das Jahr 2023 zeichnet sich ein deutlicher Zuwachs von über 9 Gigawatt ab. Damit wäre das Ausbauziel der Ampel für 2023 übertroffen. Allerdings sollen ab 2026 jedes Jahr nicht 9, sondern 22 Gigawatt Sonnenstrom hinzukommen. Wenn es so weitergeht, könnte die Regierung ihre ambitionierten Sonnenstromziele für 2030 erreichen. Und noch hat die Ampel ihren Koalitionsvertrag nicht abgearbeitet. Alle geeigneten Dachflächen sollen in Zukunft für Solaranlagen genutzt werden. Auf gewerblichen Dächern sollen diese sogar verpflichtend sein. Eine bundesweite Pflicht zur Nutzung von Dächern für Solaranlagen fehlt bisher. Doch mehrere Länder haben bereits entsprechende Regeln unterschiedlicher Tragweite beschlossen. Um die Ausbauziele im Blick zu behalten, müssen in den nächsten Jahren massiv Sonnenkraftwerke gebaut werden. Aber der Solarausbau läuft super. Jedenfalls im Vergleich zum noch viel wichtigeren Ausbau der Windkraft in Deutschland. Flaute bei der Windkraft. Mit dem Osterpaket hat sich Klimaschutzminister Robert Habeck im Frühjahr 2022 ambitionierte Ziele gesetzt. 3 bis 4-mal so viel wie bisher wollen wir demnach die Windkraft an Land ausbauen, um netto 7 Gigawatt pro Jahr. Zum Vergleich, ein deutsches Atomkraftwerk hatte zuletzt eine Nennleistung von etwa 1,4 Gigawatt, 7 Gigawatt pro Jahr. Das gab es noch nie. Selbst in den absoluten Spitzenjahren, als die Merkel-GroKo die Windkraft noch nicht ausbremste, ging mal netto 5,3 Gigawatt pro Jahr ans Netz, was etwa 1800 Windrädern entspricht. Doch das ist lange her. 2019 gab es in Deutschland gerade noch 325 neue Windkraftanlagen, im Jahr 2021 waren es 484, 2022 kamen 551 hinzu. Ja, ein Windrad liefert heute mehr Leistung, aber mit diesem Tempo wird das nichts. Denn schon das vergleichsweise moderate Ausbauziel für 2023 von knapp 4 Gigawatt Wind an Land wird Deutschland wohl nicht erreichen. Und ab 2027 sollen jährlich fast 8 Gigawatt dazukommen, jedes Jahr. Die historischen Spitzenraten müssen wir nicht nur schnell wieder erreichen, sondern bald schon deutlich übertreffen. Das Osterpaket sah 3 Gigawatt neue Windkraftanlagen für 2022 vor, 5 Gigawatt für 2023 und ab 2025 volle 10 Gigawatt jährlich. Eine steile Kurve. Das im Vergleich zu den Folgejahren bescheidene Ziel für 2022 wurde bereits verfehlt. Statt 3 kamen im letzten Jahr nur 2 Gigawatt Windenergie an Land hinzu, also viel weniger als geplant und ein Bruchteil von dem, was wir brauchen. An der Technik liegt es nicht. Diese ist vorhanden und funktioniert. Die Hardware wird sogar jedes Jahr besser und der Strom aus der erneuerbaren Quelle Windkraft damit immer billiger. Eigentlich könnte die Windkraft richtig durchstarten, aber das tut sie bisher nicht, jedenfalls nicht an Land. Offshore, also vor allem in der Ost- und Nordsee, tut sich eine Menge. Doch das allein wird nicht reichen, weil der Strom natürlich nicht nur auf hoher See oder in Schleswig-Holstein gebraucht wird, sondern auch und gerade in Bayern und Baden-Württemberg.